Samsund ruft in diesen Frühlingsnächten auf das Kreuzlein. Nach dem Aberglauben der Bauern setzt das Kreuzlein die Menschen davon in Kenntnis, dass sie nicht lange leben.